Neues. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit Martin Pittenauer. Ich kann mit diesem Martin Pittenauer irgendwie langsam gar nichts mehr anfangen. Mapp. Ach, das fängt wieder von vorne an. Das hört man jetzt eh nicht gehört. Ich kann mit diesem Martin Pittenauer langsam nichts mehr anfangen. Mapp. Ja. Ja, wir haben ja letztes Mal. Willst du deinen Realname ablegen oder was? Ich weiß nicht, weiß nicht. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass man dich nicht mehr finden würde über Google. Das hat ja auch seine Vorteile. Wenn du dich Mapp nennst. Das hat ja auch seine Vorteile. Ich habe nur irgendwie heute gemerkt, ich habe heute Wir müssen reden gehört. Mhm. Und dann ging es da plötzlich um irgendeinen Martin Pittenauer und habe mich irgendwie erstmal. Das war irgendwie befremdlich so. Tja. Habe ich nicht mit gerechnet. Naja. Wir sind wieder hier zusammengekommen, ja, um eine neue Folge der Fanboys abzufeiern. Genau. Ja. Und wie immer haben wir was falsch gemacht letztes Mal. Und das ist uns sogar aufgefallen, oder du hast zumindest eine Anmerkung. Ja, falsch würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe bloß mein Versprechen jetzt eingelöst und habe mir nochmal die Rundschau angeschaut. Okay. Denn man sollte ja nicht irgendwie nur nach einem einzigen Mal schon urteilen. Ich fasse nochmal zusammen, eine Rundschau-Show. Rundschau ist die Show nach der Rundschau. Ja, und irgendwie bayerisches Fernsehen, Sendung mit Internet. Genau. So grob. Genau, und ach ja, das Erratum war, der echte Stand, ich habe mich jetzt tatsächlich mal informiert, diese Show läuft 4 Wochen lang. Also es gibt 4 Folgen dann? Nee, die läuft, glaube ich, täglich. Oder? Ach so, okay. Ah, jetzt stell doch nicht neue Fragen, die wir nächste Woche wieder korrigieren müssen. Ja, sorry. Genau, ich habe reingeschaut, vorgestern, glaube ich, da war Sascha Lobo zu Gast, dafür war Daniel Fiene nicht da. Aha. Weiß ich aber nicht, warum. Mhm. Ganz interessant, der schönste Teil der Show ist nicht die Pre-Show und nicht die Show, sondern die Post-Show. Es gibt eine Pre-Show und es gibt eine Post-Show. Genau, also die Sende, die Übertragungszeit beginnt im Internet vor der Übertragung im Fernsehen und endet erst danach. Ach so, ich verstehe, man hat gar keine Ausrede, wenn man keinen Fernseher hat. Es kommt auch im Internet. Es kommt auch im Internet und man hat auch noch mehr Content. Verstehe. Genau, die Pre-Show ist immer ein bisschen irritierend, denn es gibt so einen Start-Gag, der in jeder Folge kommt, nämlich Gutjahr und der Gast bzw. Daniel Fiene haben Bademäntel an. Mhm. Und es gibt, wenn die Show dann in BR läuft, so einen kleinen Trailer, wo die im Aufzug stehen mit Bademantel. Okay. Und dann kommen sie ins Studio und legen den Bademantel ab. Und in der Pre-Show sitzen sie immer schon in diesem Bademantel, was total irritiert, weil der ja nur für diesen kleinen Gag da ist. Also ich glaube, das ist ja auch gewollt, so sozusagen den Internetzuschauern direkt zu zeigen, dass hier wird nur mit Wasser gekocht, hier im Fernsehen. Im Grunde machen wir alles. Ein Blick hinter die Kulissen. Genau, ein Blick hinter die Kulissen. So wie das unsägliche Wetten, das Außenreporter Internetgedöns, das da irgendwie eine Zeit lang lief auch. Ja, das kenne ich nicht. Das kennst du gar nicht? Okay. Das war irgendwie auch so Internet-only und hinter die Kulissen vor der Sendung. Und hast du interaktiv in die Sendung eingegriffen? Ja, es gibt eine App und die heißt Die Macht, also für iPhone. Okay. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es die auch für Android, keine Ahnung. Da kann man erstens ganz traditionell eine TED-Abstimmung mitmachen über das Thema. Gibt es dann, glaube ich, so 3 Möglichkeiten zu antworten. Das kannst du damit machen. Dann kannst du Bilder schicken an die Show. Und was man noch tun kann, ist mir leider entfallen. Ja, wie es bei solchen Shows üblich ist, am Anfang wird die Abstimmung aufgerufen und am Ende der Show. So hat sich da was verändert nach unserer Diskussion. Ich verstehe, also da wird am Anfang irgendwie gefragt, findet ihr die Vorratsdatenspeicherung toll? Und danach nochmal und dann kann man abschätzen, was es jetzt gerade gebracht hat. Ja, da sind mir dann auch die Parallelen ein bisschen zu ZDF-Login aufgefallen. ZDF-Login läuft ja schon ein bisschen länger. Das ist so eine Diskussionssendung, ein bisschen, ja, weiß nicht, es werden immer Gäste zu einem Thema eingeladen, eine Pro-Seite und eine Kontra-Seite, die diskutieren dann. Am Ende gibt es dann eben nochmal diese Abstimmung der Zuschauer. Während der Sendung werden eben Zuschauerfragen reingenommen über Twitter und ich glaube über den Chat. Verstehe. Das ist recht klassisch bei ZDF-Login. da sieht man auch alle Vor- und Nachteile von solchen Versuchen, das Publikum mit einzubinden. Im Grunde ist das nichts anderes als so, ich weiß gar nicht, wie die Terminologie ist. Call-in-Show klingt jetzt völlig falsch in der Hinsicht. Talk-Radio. Diese Radiosendungen, wo du eben auch anrufen kannst. Talkradio halt, ja. Genau. Mich hat es immer ein bisschen genervt, weil ich so das Gefühl habe, da kommen dann irgendwelche Leute durch, die irgendwas dazu sagen und sind halt nur ein winziger Teil von der Zuschauerschaft oder es werden halt irgendwelche Tweets vorgelesen. Auf der anderen Seite ist es ganz nett, dass eben reagiert werden kann und gerade bei ZDF Login nehmen sie auch immer Bezug so auf die Gesamtmasse an Reaktionen, die da kommt. Also überwiegend schreiben die Leute, sie sind dafür oder dagegen. Worum ging es denn in der Rundschau-Show, die genau, du gesehen hast? In der Rundschau ging es um Selbstständigkeit. Da haben sie auch noch einen Gewerkschafter mit eingeladen, das war ganz nett gemacht. Der war nicht persönlich da, sondern auf einer Schaufensterpuppe war ein Monitor installiert und man hat da das Gesicht gesehen. Im Grunde hat es ein bisschen Bezug genommen auf Sascha Lobos Buch, wir nennen es Arbeit, das ja jetzt lustigerweise auch schon wieder Jahre alt ist. Und sie haben ein bisschen Revue passieren lassen, ob sich das jetzt erfüllt hat, was er da geschrieben hat. Oder auch nicht. Dann haben sie noch ein paar Bilder gezeigt, so von Arbeitsplätzen, wie die aussehen. Heutzutage im Grunde hat sich nicht viel geändert. Es gibt halt die Schreibtische mit einem Laptop drauf, statt einem großen Computer. Und ein Kernteil der Show, und das sehe ich fast als die größte Schwachstelle noch, sind die Hangouts. Und zwar als Schwachstelle vor allem, weil die technisch so unglaublich grottig sind. Und ich verstehe es gar nicht, weil damals, als ich Hangout getestet habe, war das ganz gut, so qualitätstechnisch. Stimmt, ich habe da auch jetzt keine negativen Assoziationen mit eigentlich. Irgendwie klappt es in der Show immer gar nicht richtig. Na gut, viele machen den Fehler, dass sie einfach den Ton nicht runterregeln und dann gibt es eine Rückkopplung. Wobei ja Google damit geworben hat, wie toll da die Rückkopplungsunterdrückung ist. Tja. Also im Grunde ist momentan das probate Mittel Skype für die Anwendung. Also da war ich auch durchaus mal bei Südwild zugeschaltet über Skype. Das ging relativ gut. Weiß nicht, ob da Google einfach noch nicht so weit ist. Ansonsten, es war unterhaltsam. Wie gesagt, der beste Teil, fand ich, war nach der Sendung. Das war so dieser, kann man heutzutage schon so nennen, der Seehofer-Effekt. Der Seehofer-Effekt. Also auf der einen Seite einfach, man merkt, ein bisschen lockerer sind sie dann geworden und sie haben sich halt warm geredet. Vielleicht sollte man tatsächlich Sendungen erst dann live schalten, wenn sie vorbei sind. So generell im Fernsehen. Es wäre ganz nett, so einen ganzen Fernsehsender zu machen, der einfach eine Stunde zeitversetzt sendet und so, was passierte dann? Also ich stelle mir das auch ganz nett vor, so beim Tatort. Wenn das Verbrechen aufgeklärt ist und dann alle Kaffee trinken und Currywurst essen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so ein sendefüllendes Konzept ist, Currywurst zu essen. Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall ganz angenehm und mal sehen, wo sich's hin entwickelt. Also angeblich geht's ja bis 7. Juni, so war die Ankündigung. Aber der nächste Sendetermin steht noch nicht fest, steht in der App. Ich weiß nicht, wie... Okay. Wie gut die App so drauf ist. Weil ansonsten wäre eigentlich nächste Woche noch so eine volle Woche. Und dann ist rum. Vielleicht haben sie einfach die Inhalte noch nicht befüllt, weil sie noch nicht wissen, welches Thema dran ist. Ja. Das könnte sein. Das kann natürlich auch sein. Ich habe gerade mal ein Bild hochgeladen. So. Also man merkt, das ist ein Format, was einfach auch die Zeit braucht, sich zu entwickeln. Und wo es dann hingeht, mal sehen. Ja. Jo. Wir beobachten es gespannt, zumindest Marcel macht das. Diesmal möchte ich das nicht versprechen, dass ich es nochmal schaffe, weil nächste Woche ist sehr stressig bei mir. Aber ihr könnt das gerne beobachten. Verstehe. Ja. Diese stressigen Wochen, ja, das kennen wir alle. Ja. Nun ja. Es ist aber auch was passiert diese Woche. Genau, wir haben Folge 72. Richtig. Ja, das ist jetzt wieder das Easter Egg für die Zuhörer, an der Stelle, dass jetzt die Folge 72 beginnt. Ja, in Folge 386 machen wir dann wahrscheinlich ein Gewinnspiel und du musst alle Timecodes aufschreiben. Boah, wird das anstrengend. Und dann kannst du, weißt du, wie du von der Lost-Insel wieder runterkommst, falls du mal draufkommst. Genau. Ach, das sind die Zahlen. Ich habe mich immer gefragt, was die Zahlen sind. Genau, aber du wolltest zur Weltpolitik überleiten. Zur Weltpolitik? Ich weiß ja nicht, ob das Weltpolitik also, ist. Also zur großbritannischen ja, also die unendliche Geschichte des J.A. Geht in die Fortsetzung. Vorgestern war es, glaube ich, hat sich der das High Council, weiß gar nicht, also in Großbritannien wurde eben entschieden, wie das jetzt mit der Abschiebung von Herrn Assange so aussieht, nachdem da ja schon einige Gerichtsverfahren anhängig waren und die jeweils wieder dazu geführt haben, dass eine weitere Verzögerung eben durch eine höhere Instanz dann da geschah und jetzt irgendwie seit 2 Jahren mehr oder weniger darum gestritten wird, ob der ausgeliefert werden kann oder nicht, nach Schweden, hat man sich jetzt gestern dafür entschieden, dass dem so ist. Und das Ganze relativ endgültig. Es gibt jetzt noch eine 2-wöchige Einspruchsfrist, also nicht wirklich Einspruch, sondern die Anwälte von Herrn Assange möchten noch eine Eingabe machen, weil sie der Meinung sind, dass es Formfehler gibt an der Stelle. Also da ist irgendwas mit einer Interpretation von einem europäischen Rahmenvertrag, die man irgendwie auch anders sehen könnte. Da möchten sie gerne eine Eingabe machen und dann dementsprechend vielleicht das Verfahren nochmal neu aufrollen, wenn diese Eingabe dann stattgegeben wird. Aber an sich sieht es jetzt so aus, dass in 2 Wochen dann tatsächlich endgültig er abgeschoben werden kann nach Schweden. Ja, und es geht aber nach wie vor an sich nur darum. Es geht nach wie vor an sich erstmal darum, dass er nach Schweden abgeschoben, also abgeschoben ist auch doof, aber dass er nach Schweden überführt werden kann, um dort befragt zu werden für dieses Verfahren, das da in Schweden anhängig ist. Es geht nach wie vor um dieses Verfahren eigentlich. Ja. Und der ganze Terz entsteht aber daraus, dass er da einen Verschwörungshut aufsetzt und sagt, da es hängt alles Mögliche dran. Ja, also oder? Das ist... Also abgesehen davon, dass er selber vielleicht auch nicht in diesem Verfahren irgendwie teilhaben will, aber... Ja, also das ist zumindest das, was dann im Internet und auf WikiLeaks, so im Twitter dann auch immer so propagiert wird, dass das eben so dann nur dazu führt, dass Amerika ihn dann casht über Schweden und... Weil das in Schweden so viel einfacher ist als in Großbritannien. Ja, also das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber ja. Ist das wirklich so zumeist? Also... Was? Also ich dachte immer, dass es ist die Rechtslage in Großbritannien in Schweden besonders anders, einfach ist, wenn man das möchte. Ich würde mal vermuten, dass es, also gerade wenn es um solche Kanäle geht, dass Großbritannien den USA eher gewogen ist als Schweden. Hm. Aber ja, auf jeden Fall, es ist dann ja noch jetzt im Gespräch, dass er vor dem Europäischen Menschenrechtsrat, nee, nicht Rat, ich habe die Abkürzung wieder vergessen, Europäisches Gericht für Menschenrechte, ja. IGMR, noch eine Eingabe macht in Straßburg. Und da ist sich die Berichterstattung ein bisschen uneins, ob das jetzt aufschiebend wirken würde oder nicht. Also das heißt, wenn du jetzt ein Verfahren machst, so hier so, gegen meine Menschenrechte werden verstoßen, ob das dann dazu führt, dass du nicht nach Schweden überführt werden darfst oder schon. Die Mehrheit der Berichte, und so lese ich auch selber die Rechtslage so in meiner Leinen, Art sagt, dass es nicht aufschiebend wirkt. Vor allem, weil so ein Verfahren auch schon mal 3 Jahre dauern kann, bis es dann mal anläuft. Juhu. Ja. Also das wäre dann in der Tat nur nachträglich feststellbar, dass jetzt hier gegen Menschenrechte verstoßen wurde und ja, was dann passiert, keine Ahnung. Aber an sich ist es nicht rechtsverzögernd. Aber nur mal so ganz naiv betrachtet, er entzieht sich diesem Gerichtsverfahren in Schweden eigentlich aktuell und hat deshalb Hausarrest und den ganzen Schnickschnack, den er da macht. Mhm. Wenn er sich dem Gerichtsverfahren aussetzen würde und dann entsprechend dem Urteil auch, gäbe es die Situation so nicht. Ja. So, nur mal ganz platt gesagt. Ja, also da kann man natürlich auch drüber diskutieren, weil er hat gesagt, ja, so, ihr könnt mich per Skype interviewen und die Schweden haben halt gesagt, nee, du kommst schon bitte her. Da ist so die wesentliche Streiterei zwischen den Parteien an der Stelle gewesen. Aber an sich geht es ja noch nicht mal wirklich um irgendwie ein Verfahren, das schon läuft. Es geht erstmal wirklich nur um eine Befragung. Mhm. Ja, und was hat das Ganze mit WikiLeaks zu tun? Gar nichts. Gar nichts. Nee. Nö. Gibt es WikiLeaks denn noch? Ach, gute Frage. Gibt es OpenLeaks mittlerweile? Nee. Also ich habe noch nichts davon gesehen, keine Ahnung. Okay. Das heißt, wir haben keine Leaking-Plattform, obwohl das der heißeste Scheiß in 2010 war. Ja. Ja, Mai wurde halt so in Times und Co. drüber berichtet, dann ist es halt tot. Du meinst, es hat so Hipstergründe. Nein, aber damals hat ja wirklich fast jeder gesagt, dass so eine Leaking-Plattform eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion wahrnehmen wird in der Zukunft. Ja, also würde sie ja auch, wenn es sie gäbe, denke ich. Also kann man sich jetzt wieder beruhigt hinlegen und seine schlimmen Dinge tun? Ja. Ja. Nein, das wird ja alles aufgezeichnet. Irgendwann wird es wieder eine Leaking-Plattform geben und dann werden diese ganzen schlimmen Dinge auch rauskommen. Ja, und man kann bis dahin auch nach wie vor die klassischen Wege so mit Journalisten gehen, wenn man irgendwas irgendwo hinlegen will. Das wird das mit Ausdrucken am Ende. Um Gottes Willen. Ganz so ausdrucken und irgendwo hinschicken in dem Umschlag und so. Stellt sich das vor. Das ging alles auch vor dem Internet. Ja. Ja. Ja, ist natürlich einfach rezensierbar und so, aber naja. So, also so Journalisten, die jetzt nicht irgendwie drauf gucken müssen, wo ihr Geld herkommt, die sind auch selten geworden. Ja. Ja. Was bei WikiLeaks mit den Einzeldingern passiert, ist ja auch nicht hundertprozentig garantiert in alle Richtungen. Also es ist schön, wenn es einen Weg mehr gibt, sowas zu machen. So. Aber ich glaube auch nicht, dass wir zugrunde gehen, wenn wir jetzt längere Zeit diesen Weg nicht haben. Jo. Bis mal irgendjemand, der nicht hauptsächlich aufs persönliche Profil aus ist, so eine Plattform macht. Naja, da kann man noch drauf warten, glaube ich. Vielleicht selber. Naja, das wäre ja dann... Naja, lass uns da nicht drüber sprechen. Kommen wir stattdessen zu einem Thema, dem Sendernamen auch Haspel. Kommen wir zu WWDC. Dir fällt es leichter, WWDC auszusprechen, als den Sendernamen. Nein, ich wollte sagen, kommen wir zu einem Thema, das dem Sendungsnamen auch angesprochen, angemessen ist. Schau, ich kriege ja den Satz gar nicht ganz. Es sind voll zusammen formuliert. Ich frage mich ab und zu auch, warum wir hier ins Mikrofon sprechen, wenn wir erstmal sprechen lernen müssen. Ja. Der dürft mich zitieren. WWDC. Ich nehme das jetzt als persönlichen Angriff in Frage. WWDC. Ja. Jedes Jahr. Wie sind da? Machen wir in der Sendung von da? Machen wir es mal so rum? Ja, ich denke schon. Oder? Mhm. Ja, vielleicht können wir auch wieder Lisa überreden, dass ein bisschen mitquatscht. Dann haben wir da eine Ecke oder andere Leute auch noch. Dann werden wir Dinge erfahren. Ja. Es ist im Moment so, dass jetzt endlich der Schedule released worden ist, der nur für, also da ist so eine komische Mischung, der ist ja eigentlich nur für Attendees, dann hast du wieder ein NDA unterschrieben und das Schedule selber ist aber schon wieder drüber berichtet worden, über fünf Ecken, also kann man auch wieder locker drüber sprechen. To be announced, ja. Es ist dieses Jahr noch mehr to be announced als sonst, das kann man jetzt mal ohne viel Spekulation einfach auf, okay, das war alles so kurzfristig, die sind einfach noch nicht dran, ja, argumentieren. Oder es passiert irgendwas, was wirklich einfach so viel Einfluss auf alles hat, was weiß ich. Es kann auch nur eine Umbenennung von irgendwas sein. Ja. Oh, yes. Longphone. Oh Gott. Ja, oder das hat der Gruber geschrieben, so als sich aus dem Hintern gezogen, den Apple TV Apps. Whatever. Man weiß es nicht so genau. Aber Dom, erzähl doch mal, was lief denn die letzten WWDCs so? Also was kann man erwarten, was da neu vorgestellt wird? Die letzten paar ist jetzt nicht so viel passiert, was wirklich auf der WWDC dann selber den großen Hit gemacht hat. Das letzte Mal, ich meine, auf Siri kam ja erst später. Ja. Genau, aber also schon das iOS. Das iPhone, war das iPhone Announcement dann da? Nee, das war auch nicht. Was waren da? Nur die iOS Preview, oder? Nur die iOS, ja, ich glaube auch. Ja, es war hauptsächlich iOS. Aber es war halt, also die letzten 2-3 Jahre ist es tatsächlich so gewesen, dass sehr wenig Sessions TBA waren, also to be announced. Und das ist dieses Jahr schon ein wesentlicher Unterschied, finde ich. Also das ist wirklich so, weiß nicht, gefühlt ein Viertel der Sessions in prominenten Räumen sind noch TBA. Ich meine, an der Stelle, das hat das natürlich wahrscheinlich schon damit zu tun, dass einfach iOS 6 noch überhaupt nicht announced worden ist in irgendwas. Hm. Und egal, was sie da reinschreiben würden, würde Rückschlüsse zulassen auf das, was in iOS 6 drin ist oder nicht. Ja, deswegen, also in Zeiten, wo auf der WWDC wirklich ein neues Betriebssystem announced worden ist, war eigentlich immer viel to be announced. Ja, nicht so viel wie jetzt, aber tendenziell schon. Und man wusste auch vorher eigentlich nahezu nichts. Ja, das mit Lion war das ein Sonderfall, weil der irgendwie zwischendurch mal eine Präsi bekommen hat, so vor der WWDC. Aber ansonsten gab es eigentlich schon auch diesen Punkt auf der Konferenz so mit, okay, du erfährst es hier zum ersten Mal, kriegst gleich eine CD zum Installieren, was jetzt inzwischen ja keine CD mehr ist, und kannst gleich mit dem Jetzt-Stand rumspielen, der noch Kraut und Rüben ist und erst in einem halben Jahr überhaupt nur ansatzweise richtig funktioniert, aber du hast es schon mal in der Hand. Ja? Und dann erzählen wir dir, was wir alles geplant haben, was wir da machen wollen, und dann guckst du dir die Sessions an und lernst, was du da machen willst, und dann schmeißen sie die Hälfte wieder raus. So. Und das haben sie halt schon länger nicht mehr gemacht. Also das war so eigentlich so das Prozedere, bevor iOS an den Start kam, dass du halt wirklich in dieser Beta-Phase schon noch ganz andere Voraussetzungen hattest wie dann im finalen Produkt. Ja, was im Endeffekt auch als Entwickler ein bisschen nervig war, weil wenn du dich früh drauf eingelassen hast, wusstest du nie genau, ob du es dann auch benutzen kannst so. Mhm. Ja. Und jetzt ist es ein bisschen, durch den Ein-Jahres-Roundtrip bist du ein bisschen näher dran. Ja, kannst du ein bisschen besser entscheiden, was Sache ist. Kannst du dich an dieses komische Buddy-Listen-Ding mit Kerberos erinnern? Ja, ja, zum Beispiel. Das ganz toll. Ja, das war also super, aber kam nie. Also eigentlich müssten wir mal extra Sendungen machen über Technologien, die Apple auf der WWDC announced hat, aber dann nie in der Form erschienen sind. Oh ja, ja. Mit so einem Sonderkapitel für sowas wie Garbage Collection, die dann einfach wieder abgestoßen wurden innerhalb kürzester Zeit. Oder, ich weiß nicht, Automator ist ja auch so ein Ding, wo ich nicht genau weiß, das ist mal der heißeste Scheiß und dann ist es wieder weg, es ist noch da. Also Automator ist, glaube ich, ein sehr, sehr zielgruppenspezifisches Ding. Ich glaube, es hat durchaus Anwender und... Okay, Sherlock 2 daneben. Sherlock 2, oh ja. Sherlock 2, ja, mit XSLT... Ja, oder war das? XSLT, Webdienste anzapfen. War das XQuery? XQuery, natürlich. XSLT hast du auch noch benutzen können, aber XQuery war natürlich so der Haupttreiber und das war im Endeffekt, da habe ich eine Spiegel Online-Plugin gemacht dafür. Mhm. Mhm. Mein erster Kontakt mit XQuery. Weißt du überhaupt, was XQuery ist? Ja. XML-Abfragesprache. Kannst du das Web mit zusammenbasteln. Das Web mit zusammenbasteln. Ja, aber das ist ja ganz normal, dass der heißeste Scheiß in 25% der Fälle nie wieder auftaucht. Weil und stinkt. Ja, also ich meine, wie waren denn die Push-Notification-Ankündigungs-Keynotes? Da haben sie es doch dann noch ein Jahr verschoben. Ach so, ja, als Feature im OS, ja, ja, doch. Also so die Developer-Session, die war relativ sinnvoll, aber da lief es halt auch schon. So, da haben sie es nur aufgemacht für uns. Ja, also aber was wird spannend, ich denke, das Telefon wird announced werden, so wenn jetzt schon wieder mal frisches Zeug geleakt ist dazu und dann entsprechend. Ja, und das wird halt auch so dieses seltsame Formfaktor-Ding werden, glaube ich. Also ich werde mir jetzt, ich werde mir longphoneblog.de Ich muss immer an das hast du jetzt gesagt und hast du verloren, das hatte Alex dann wahrscheinlich als Vorwort. Kennt ihr diese diese Katze, die John Long Jong sagt die ganze Zeit, das ist total schlimm. Oh ja, Long Phone ist long. Ja, ja, klar. Oh Gott. Ja. Auch sofort sichern. Long Cat Phone. Oh, du kannst eine App machen, die Long Cat vollständig darstellt, endlich. Auch schön. Okay, also der Formfaktor. Wir haben ja noch gar nichts dazu gesagt. Genau, kann man kurz einen Ausflug machen. Ja. Nämlich, was geleakt ist, ist eine Rückseite von einem iPhone-Nachfolger, wie auch immer das dann heißen wird, ob jetzt the new iPhone oder iPhone 5. Lass es uns Longphone. Ja, okay. Vom Longphone. Und was auffällt, ist, dass es auf der Rückseite nicht mehr ein durchgehendes Glas ist, sondern es ist, glaube ich, Alu. Und oben und unten hat es im Weißen und im Schwarzen so eine kleine Abdeckung, die so ähnlich aussieht wie jetzt. Aber das ist wirklich nur so die Höhe von der Kamera auf der oberen Seite und unten symmetrisch. Sieht ein bisschen scheiße aus auf dem Foto. Man weiß immer nicht genau, wie das Alu dann im Endeffekt aussieht und ob da noch irgendwas drüber war. Hm. Aber das ist mal so die Ansicht von hinten. Eine Ansicht von vorne haben sie auch gezeigt. Das war dann wirklich eher so ein ausgefrästes Unibody-Standsteil für hinten. Und dann eben noch die Antenne außenrum. Also das nochmal extra. Aber so praktisch derselbe Unibody-Ausfräsprozess, der auch sonst so stattfindet. bei den Unibody-Geräten. Das Ganze von der Vorderseite her sieht es länger aus, ja, aber jetzt nicht wirklich im Sinne von das ganze Gerät ist höher, sondern der Bereich oben und unten vom Screen ist kompakter. Das heißt, so der Button ist irgendwie so ganz auf Kante mit dem Screen mehr oder weniger und links, rechts ist dann Platz, der noch ein bisschen mehr aussieht dadurch, dass es so gestaucht ist und oben der Kopfhörer und die Kamera ist auch ein bisschen näher an den Rand gerückt und dann auch das Display noch näher ran. Was aber ein bisschen komisch ist für meine Begriffe, wenn es wirklich eigentlich da um Platz geht, dass die Kamera über dem Hörerteil ist. Und im Moment ist es ja nebeneinander, was so den Eindruck machen würde für, okay, dann kann man es ja noch schmäler machen. Aber vielleicht hilft es nicht mehr, wenn man den Hörer so weit oben hat, dass man nichts mehr... Weil du gerade Kopfhörer statt Hörer sagtest, der wandert ja nach unten wohl. Ja, das ist ja ganz schlimm, finde. Die Anschlüsse sind auch so ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ich glaube, das war noch so ein unfertiges Stück. Zumindest zieht es so ein bisschen... weiß ich, also die ganzen erhabenen Sachen außenrum und also die eingebohrten Sachen haben so ein bisschen einen unsauber gefrästen Eindruck. Vielleicht ist es aber auch Design, ja, größere Löcher für den Lautsprecher. Der Kopfhörercheck unten, ja, unten rechts. Dafür haben sie wahrscheinlich den kleinen Dock-Connector gemacht, damit man unten den Kopfhörer noch reinpacken kann. Aber warum? Ja, Dock-Connector wird sich ändern, was super nervig ist. Ja. Denke ich, weil so diese ganze... Die ganze Infrastruktur ist auf diesem Dock-Connector. Ich halte mein Handy ganz normal und wohin zeigt das Kopfhörerkabel? Dahin, wo meine Ohren sind. Ja, nicht dahin. Also du musst dein iPhone immer über deinen Kopf halten. Genau, so wie Tropf. Ach, das ist für das ist für Krankenhäuser. Also was mich an der Stelle nervt und was mich auch am Touchpad immer genervt hat, ist, dass halt dieses Kopfhörerkabel dann Richtung meiner Hand rausguckt. Ja. Und vor allem, ich bin Rechtshänder, so wie das aussieht, ist der Check rechts unten. Dann habe ich genauso dieses Stück Kabel da so in meinem Handball geklebt. Super nervig, ja, genau. Ja, so, wenn ich es in die Tasche stecke, dann... Nein, es gibt viel. Aber ja, aber ansonsten außenrum sind dieselben Knöpfe, also auch wieder so lauser Leiter, lauter leiser Hold, oben dann nur noch der Power-Button nennst du den? Okay. Ja, das ist Power. Heißt es Power? Das heißt okay. Power. Gut. Es gibt Home und es gibt Power. Und den Home-Button. Mhm. Und ansonsten ist da nichts. Es sieht ein bisschen flacher aus. Ja. Als hätten, aber das kann man noch nicht genau sagen. Ja, also wenn man schwierig. Die Oberschale und so ist noch nicht so klar im Blick, weil es ist ja auseinandergebaut gewesen. Hm. Ja. Also ich hoffe ja immer noch, dass das nicht der Wahrheit entspricht, aber ich habe mittlerweile nicht mehr viel Hoffnung, dass diese Hoffnung tatsächlich sich noch bestätigt. Sprich, es wird wahrscheinlich so, wenn jetzt schon irgendwie so 3 oder 4 Mal der gleiche Schmarrn in dem Detailreichtum von Rumorsalz irgendwie berichtet wird. Und wegen was im Speziellen? Also ich meine, der Kopfhörercheck unten, aber also ansonsten? Mir gefällt das überhaupt nicht, dass sie diese Balkanisierung der Seitenverhältnisse aufmachen wohl. Ja, also dass du das Display halt jetzt in einem anderen Seitenverhältnis hast als vorher. Was guckst du so? Ja, Balkanisierung finde ich ein bisschen krass, wenn jetzt so nach 4,5 Generationen das Display von der Auflösung her ein bisschen verändert wird und wahrscheinlich in einem Modus, wo noch Kompatibilität herrscht. Ja, es ist schon. Naja, aber du musst halt jetzt wirklich gucken, so entwickle ich jetzt für das Longphone oder für das iPhone 4S und kleiner und musst halt immer zweimal überlegen, wie du dein Interface machst und musst immer gucken, dass das alles passt. Aber dafür hast du nur Retina-Grafiken, weil so iOS 6 nur auf den Retina-Geräten unterstützt wird. Ja, super. Also du hast zumindest beim Longphone nicht auch noch zusätzlich Retina und nicht Retina. Also, also das ist schon... Aber wir müssen uns längere Daumen wachsen lassen. Ach, du kommst da oben nicht hin. Ja, unschön. Tja, also und auch so dieses, also erstmal, dass das der Dock-Connector weg ist, ist doof. Ja, also, weil ich habe so viel Infrastruktur für Dock-Connector, das ist irgendwie... Scheiße, wenn der weg ist. Und Headphone-Jack unten ist auch scheiße. Also das habe ich beim iPod schon gehasst. iPod Touch. Ich bin unzufrieden. Tja, ich muss sagen, mehr Pixel finde ich gut. So, also das ist mehr Fläche, die man verwenden kann für mehr Interface an der Stelle. Und wenn der Formfaktor ansonsten der gleiche bleibt, ja, also ich will kein größeres Gerät in dem Sinn, dann denke ich, langfristig profitiert man davon, ja, dass da mehr vom Gerät dynamisch ist. So, das ist meine Einstellung dazu. Aber wieso sagst du, da ist mehr vom Gerät dynamisch? weil von der Frontseite jetzt einfach ein größerer Bereich ein Display ist und deswegen mehr Platz für Dinge ist. Hm. Ja. Hm. Also das finde ich jetzt nicht negativ. Negativ finde ich vielleicht, was sie damit machen. Da können wir mal gucken, also wie der Kompatibilitätsmodus aussieht, also was man da so alles machen muss an der Stelle, wie schnell sie auch schon das Ganze einbauen. Ja. Wahrscheinlich machen sie so Android-Button-Styles hin stattdessen. So. Also davor habe ich eigentlich viel mehr Angst an der Stelle, was sie jetzt mit iOS 6 alles machen. Alles kaputt machen. Weil tendenziell ist das Ding, so wie es gerade ist, so rund, dass man Veränderungen macht und nicht unbedingt Verbesserungen. Mhm. Und da spüre ich schon so einen gewissen Widerstand in mir hoch. Das ist das große Problem. Dabei gäbe es genug Raum für Verbesserungen, zum Beispiel die Notizen-App mal vernünftig hinzukriegen oder die Erinnerungen. Das ist aber so die grundsätzliche Schwäche von Apple, dass sie irgendwann so diesen Punkt erreichen, wo man sich denkt, so jetzt ist es aber gut, und dann machen sie es scheiße. Anders. Weiß nicht, bei Lion geht es ja auch so? Also bei Mountain Lion geht es mir jetzt wieder nicht mehr so. Bei Lion hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck. Ja, bei Lion ist auch so diese Umstiegsschmerzen, und Mountain Lion macht wieder einen Schritt in die bessere Richtung, aber ich denke, es ist auch so. Ich meine, die müssen ja weitergehen. Es muss ja irgendwo weitergehen. Was ist euer Problem mit Line? Viel Interface-Geschichten, dass sie auf die Idee gekommen sind, beim Kalender die linke Spalte wegzunehmen, wo ich die Kalender auswählen kann und es nur noch so ein Popover ist. Dass sie dieser ganze Sudden-Termination-Wahnsinn, tut mir leid. Der Sudden-Termination-Wahnsinn, der überhaupt nicht gescheit funktioniert irgendwie. Ja, weiß nicht. Ich habe da, also ich liebe dieses Feature, dass er einfach alles wieder aufmacht. Das hasse ich für die Pest. Weil ich habe es eh immer an, und das, wenn ich es dann mal neu starte, dann will ich es auch wieder alles haben. Und was für mich alles rausreißt, ist das Scrolling und die Touch-Bedienung mit den drei Fingern bei Safari. Ja, Scrolling fand ich gut. Die ganze Mission-Control-Geschichte fand ich eine Verbesserung, weil ich die Spaces vorher nicht benutzt habe. Andererseits, Fullscreen haben sie jetzt permanent kaputt gemacht. Ja, weil Fullscreen ist grausam. Also da haben sie wirklich was sich im Bock geschossen an der Stelle. Mhm. Schwierig. Aber es ist halt so eigentlich der Weg, in den sie sich entwickeln. Und das ist immer eigentlich so die Geschichte mit Apple, frisst oder stirb an der Stelle. Also irgendwann kannst du halt dann mal so mit weinendem Auge von der Plattform davonschreiten. Aber ansonsten musst du eigentlich mitmachen bei dem, was passiert, weil du wirst diesen Monolith nicht zu irgendeinen Umschwenken bewegen. Ich hatte halt früher den Eindruck, dass sie so irgendwann bei einem guten Design angekommen waren und das dann seine Zeit gegeben haben, um langsam zu verwelken und dann wieder es neu gemacht haben. Also iMovie ist für mich da das beste Beispiel. Irgendwie so iMovie war irgendwann in der HD-Variante so angekommen bei, das funktioniert jetzt so für das, was es machen will, und das ist irgendwie, das ist halt einfach gut gemacht jetzt, und dann haben sie halt das irgendwie so reiteriert und im Prinzip nichts mehr dran verändert für ein paar Jahre, und dann kam irgendwie so hier, jetzt machen wir iMovie neu, und da haben alle gejammert, und ich finde es mittlerweile halt wieder besser als damals. Aber so dieser Prozess von wir sind jetzt mal zufrieden mit dem, was wir haben, oder dieser Zeitraum besser gesagt, ich finde, der wird irgendwie immer weniger, weil sie immer ständig was Neues machen müssen. Aber okay, das ist sehr Meta, glaube ich. Wenn ich jetzt mal den Chat angehe, ja, ich lese mal, oder wir versuchen jetzt hier mal interaktiv zu sein. Oh. Es gibt durchaus ein paar Verfechter von einem Kopfhöreranschluss unten. Ja. Dann verdammte Scheiße, bitte noch Teil 2 rein. Weil ich hasse es tatsächlich. Aber das wäre doch das kollaborative Superfeature, irgendwie oben und unten Kopfhörer, so gleichzeitig auch, dass du irgendwie so zu zweit hören kannst. Ja. Ja, du müsstest den oberen Teil des iPhones einfach umdrehen können. Du hast gerade den Kniff verpasst, nämlich dass du jetzt das iPhone sich komplett dreht auch und dann den Kopfhörer oben lassen kannst, aber dann hast du halt auch den Home-Knopf oben, aber damit kommst du vielleicht besser klar. Du musst jetzt das iPhone nicht mehr drehen, sondern du kannst aufs Display tippen und dann klappt das so raus und dann kannst du das Display drehen. Was ich spontan dachte, wie ich die Rückseite gesehen habe, ob die Rückseite irgendeinen technischen Grund hat, im Sinne von, dass da irgendeine Art von Interface drauf ist, dass es ein Touchpad vielleicht noch ist oder dein Haptik-Interface da irgendwie hinten, noch kommt. Ja. Hinten dann vielleicht so PlayStation Vita-mäßig. Aber ich glaube eigentlich inzwischen, es ist wirklich einerseits wahrscheinlich von der Bauweise her, so diese Unibody-Geschichte, dass es ziemlich ein stabiles Gehäuse gibt, wenn man das so fräst, und dann können sie es noch ein bisschen flacher machen. Und die zweite Geschichte, die mir dann aufgefallen ist, endlich dieses fucking iPhone nicht mehr falsch rum aus der Hosentasche ziehen. Also ich finde es echt nervig, wenn ich irgendwie so auf die Rückseite gucke, nachdem ich es aus der Hosentasche gezogen habe. Und das passiert ja immer wieder. Na gut, das passiert mir halt nicht. Naja, du hast ja irgendwie, das ist ja, dir kann ja eh egal sein, in welche Form dieses Gerät ist. Nein, aber das passt ja nicht mehr rein hier. Die aktuelle Form ist einfach klassisch. Und da haben sie jetzt echt ein Problem daraus, was zu machen, was noch schöner ist. Seufz. Ja, aber du wartest ja eh eine Generation. Dann überspringst du die vielleicht. Ja, ich warte auf Haptik. Und ja, deswegen kein iPhone für mich die nächsten 10 Jahre. Sieht fast so aus. Nochmal im WWDC zurück, vielleicht der erste Tag hat sich ein bisschen verändert. Ja. Weil was früher immer war, war so, da war Keynote und da war Nachmittag. Und Nachmittag hat einfach die Konferenz schon begonnen. Da waren zwar meistens nur ein oder zwei Tracks gleichzeitig, aber es ging halt einfach schon komplett los. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben eine Nachmittagssession, die so für alle nochmal so ein Plattform-Kickoff ist. Also nochmal so eine interne für Entwickler Keynote. Und danach haben sie die Apple Design Awards gepackt. Ja. Ja, ein bisschen komisch, wie du richtig sagst. Es war halt irgendwie in den vergangenen Jahren so, dass da liefen immer so Veranstaltungen, die hießen State of the Union, und die hatten halt immer so einen Themenbezug, also jetzt irgendwie Developer Tools State of the Union zum Beispiel oder Graphics State of the Union, wo es halt wirklich darum ging, warum lasst du gerade so ja, an Bertrand denken? Das neue Xcode wird es wahrscheinlich sein. So Xcode 5 wird ganz anders heißen. Wir entwickeln jetzt auf dem iPad und deswegen ist die komplett, also die Entwickler-Toolchain, wenn sich ändert, das würde auch alle Sessions. Die Vermutung habe ich auch, dass mit Xcode viel passiert. Aber abgesehen davon, das ist halt jetzt nicht mehr so, dass es diese State of the Unions gibt, wo eben Themenbereiche quasi dann nochmal extra beleuchtet wurden, die in der Keynote halt angesprochen wurden, aber halt nicht in dem Detail gerade, in dem es die Entwickler eigentlich interessiert. Und jetzt ist es wirklich so, dass am ersten Tag nur dieses Plattform-Kickoff-Ding ist, wo wahrscheinlich nochmal auch in dem Detail gerade irgendwie drauf eingegangen wird, was so neu ist. Aber die anderen Sachen, die sind alle nach Dienstag gewandert jetzt. Und stattdessen ist da jetzt Apple Design Award im Anschluss. Hat natürlich den Vorteil, wie ich bei Gruber auch schon gelesen habe, dass der Raum da noch größer ist. Weil es ist ja für die Keynote, haben sie ja eine andere Konfiguration von dem Raum als für später. Es hat den Vorteil, dass mehr Leute automatisch zu diesem ADA gehen, weil anders als der Gruber geschrieben hat, war der Raum verdammt fucking leer in den letzten Jahren, wie der ADA passiert ist. Das stimmt natürlich, also ist nämlich, dieser schon kleinere Raum war vielleicht im ersten Drittel gefüllt. So, das ist die Größenordnung, von der wir da sprechen. Also, das könnte richtig peinlich werden, wenn sie den nicht umbauen und dann irgendwie und so, die Leute gehen halt einfach trotzdem nicht hin, aber dadurch, dass sie jetzt einmal verschoben haben, ist es halt interessant und die Leute gehen hin. Der Unterschied ist schon auch, dass an diesem Abend den Abend haben halt die Leute einfach für sich selber genutzt, für Connections, für Partys, für sonst irgendwas und nicht wirklich, also wenn du nicht selber Empfänger warst von so einem ADA, dann bist du da nicht hingegangen, zum einen. Also viele zumindest nicht. Und zum anderen waren wirklich auch haben Leute ADAs bekommen, die nicht da waren. Ja, und das wollen sie, glaube ich, auch vermeiden. Ja, also ich weiß nicht, ob sie das dadurch vermeiden können, aber was Uli auch gerade im Chat richtigerweise anmerkt, ist, am ersten Tag ist halt die Presse noch da im Zweifel. Ja, du meinst, für ein ADA darf die dann wieder rein? Also die darf nicht, für das dazwischen darf die nicht rein. Ja, aber für ein ADA doch schon. Also für ein ADA durfte die in der Vergangenheit auch rein, soweit ich weiß. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass bei der Keynote was vorgestellt wird, was irgendwie cool wird, dann, dass sie die Presse während der einen Developer-Session dann irgendwie noch versorgen mit anderen Kram und Hands-on und whatever und dann wieder zurückkarren, um dass sie bei den ADAs mitgucken oder so. Ja. Mal sehen. Also es scheint sich schon ein bisschen was zu ändern auch. Und ich teile deine Befürchtung, dass sich viel bei den Developer-Tools tut, um es mal Befürchtung zu nennen. Mit Siri entwickeln. Ja, genau. Wir sprechen nur noch mit unserem Developer-Tool, sozusagen LLVM, Xcode, Compile, Synthesize, Automatic, genau. MyFeature, .com. Oh ja. Ich sehe schon, wir brauchen irgendwie andere. Nee, aber Xcode ist wirklich schon wieder in so einer... Man vergisst es so ein bisschen, das ist eigentlich schon wieder 2 Jahre angestaubt, so die Situation, die wir jetzt haben, so mit dem Zusammenkleben. Und es hat sich keine große Veränderung getan und es ist für Xcode-Verhältnisse schon relativ lang. Echt, ja. Ist so dieses Interface, diese Bilder, Xcode-Merge schon 2 Jahre her? Länger, glaube ich sogar, aber 2 Jahre auf alle Fälle. Ich habe diese Beta-Phase so lange rausgezögert, glaube ich, deswegen kommt mir das nicht so lange vor. Auf alle Fälle, also, es ist jetzt eher in einem, es ist schon in einem Zustand, wo es wieder Veränderungen, also wo Veränderungen vielleicht wieder interessant wird, in die eine oder andere Richtung. Für mich haben die Entwicklertools nie so einen stabilen Charakter gehabt, dass die jetzt so, wir machen es jetzt so und da bleiben wir drin. Hm. Der Unterbau ja, also das Ganze, was sie jetzt mit LVM und den ganzen Kram gemacht haben, aber dass da jetzt diese UI da darüber klebt. Und ich glaube schon, dass sie irgendwie was iOS-spezifischeres machen wollen. Und dafür sind sie echt schlecht aufgestellt eigentlich. Ich meine, selbst so Retina-Geschichten kannst du einfach, der Interface-Bilder kann ja nicht mal Retina darstellen. Ja, so, ja. Der da drin ist. Es ist schon alles erstaunlich schlecht geworden, ja. Auch so im Vergleich. Und der Alte konnte das übrigens. Naja. Es ist auf der anderen Seite erstaunlich toll geworden. Das seht ihr aber bloß nicht, weil ihr das schon so lang macht. Ja. Es ist so viel angenehmer heutzutage zu entwickeln, als noch vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Ja, wir müssen auch keine Lochkarten mehr ausstanzen. Ja, aber so, es ist ja irgendwie auch kein Maßstab. Ja, ja. Doch, du standst du noch Lochkarten für deine Musikspieluhr? Ja, schon. Und es gibt da schon den großen Unterschied, Toolset versus dem, was die Sprache macht. Ja. Ja, und von der Sprache her würde ich dir das astrein unterschreiben. Vom Toolset her ist es anders geworden. Es ist wirklich nur anders geworden. Es ist nicht wirklich viel angenehmer geworden. Es gibt ein paar Sachen, die kann man jetzt machen, die waren früher anstrengender, aber ob die besser sind als vorher, I don't know. Für mich war da, also ich habe früher schneller entwickelt eigentlich. Ja. Also wir hoffen und bangen vor Xcode 5, das ist, glaube ich, die Aussage, die wir machen, ja. Oder? Ja. Alles andere können wir dann nächste Woche nochmal neu aufbacken, weil das ist ja nochmal eine Woche vor der WWDC, da müssen wir eh gucken, wann wir da senden, weil das irgendwie, wann fliegen. Das wäre so ein bisschen knapp, das ist eher so ein Flieger, also vielleicht machen wir da sogar so eine Mischung, oder? Weil nach der Keynote ist eigentlich am geschicktesten. Genau, wir können eigentlich nach der Keynote, genau, dann verschiebt sich das nächste Woche ein bisschen nach hinten, so nach der Keynote senden und dann irgendwie nach der WWDC nochmal. Fände ich jetzt Geschichte. Ja, Geschichte. Ja, finde ich auch Geschichte. Lass uns Geschichte schreiben damit. Jetzt kommt der kleine Einschub, der kurze iPad-Rant noch. Dann rant mal. Durch die tolle abgeflachte Slim-Form von Apple fällt es mir immer unglaublich schwer, die Lautstärke-Knöpfe zu finden. Ja. Wenn ich die Lautstärke ganz dringend runterregeln möchte. Aber das ist ein iPad 3, oder? Das ist ein neues, ja. Ja, das ist ja noch nicht mal so slim, wie es schon war. Na, aber durch die abgeflachte Blödkante. wir machen super Optik. Gut, ja. Die hält sich auch ganz schön, das stimmt. Aber diese Knöpfe da wieder so in die Schräge reinzubauen, war schon immer eine schlechte Idee, egal bei welchem Gerät sie es gemacht haben. Ja. So, das war der kurze aktuelle iPad-Run dieser Woche. Da kann ich nochmal hinterher haken. Für mich ist es ja das Schlimmste, dass die gedrückt werden, wenn man es irgendwie hinstellt. Ja. Also wenn man es irgendwie so. Ja, wie oft ich schon aus Versehen Knöpfe gedrückt habe, während ich hier mein Smart Cover so drauf habe und dann so liegt es so gekippt. Ja, gekippt und da, in und welche Richtung muss ich mein Smart Cover drauf machen? Das dauert halt auch wieder 2 Stunden. Ja. Oh, da fällt mir noch ein, was ich heute noch empfehlen muss. Bitte? Mir ist gerade was eingefallen, was ich hinten dran noch empfehlen muss. Ja. Sehen wir eigentlich auch vielleicht Notebooks? Die ganze Linie ist, also wenn du auf die Buyers Guide guckst von MacRumors, ist alles rot. Ja, alles sehr angeschaut. Alles braucht neues Zeug. Ich habe Zweifel, ob es wirklich neue Hardware gibt auf der WWDC. iMacs. Also, ob es überhaupt noch neue Hardware gibt. Genau. Also, ich habe auch gelesen, dass der Mac Pro jetzt dann doch nicht stirbt, angeblich. Was sagen Insider? Mal gucken. Wahrscheinlich Mac Pro tot und alles auf ARM. Genau, alles ARM. Ja. Ja. Die Armut. Nee. Genau, Laptops mit 80 Cores. Mehr Mut zum Arm, sozusagen. Und selber Batterielaufzeit. wir warten ab. Über die Hardware können wir nächste Woche noch spekulieren. Oder eben nicht. Da wissen wir es ja schon. Ja, stimmt. Wir sehen, was passiert. Das ist die Aussage, die wir treffen. Schön. Den Rand haben wir auch hinter uns. Tom, du hast das Tim Cook-Interview geguckt, ein bisschen, hast du gesagt. Genau, ich habe mir das so ein bisschen nebenher angeguckt, wie so auf der D10 Tim Cook interviewt wurde. Er hat er nicht auch eine Keynote gegeben? Ich glaube, irgendwie gesagt, ja, aber ich habe nur so, also es gibt so ein Video von dem Interview-Ausschnitt eben mit Walt Mossberg und wie heißt sie nochmal? Weiß ich nicht. Aber da, wo Steve auch schon ein paar Mal war. Ja, ja. Ja, und das ist eigentlich, also, weiß nicht, eine Viertelstunde, wie da gesprochen wird, ist so ein bisschen okay, wie ist, ob er sich so als Steves Nachfolger sieht oder nicht. Mhm. Und dann eher so gemeint, hatte ich nicht, er will ihn nicht ersetzen. Ein paar Geschichten, so Apple TV, machst du eine TV-Set, hat er nichts dazu gesagt, außer dass er jetzt so die, dass sie ihr Hobbyprodukt haben, das sie noch nicht loslassen, also das sich gut verkauft. Punkt. Also da war auch eher null Informationsgehalt an der Stelle. Irgendwie konfrontiert damit wurde, dass Siri gar nicht so doll funktioniert. Dann hat er natürlich gemeint, so Siri funktioniert super. Und, natürlich. Und jetzt so, ich darf über Dinge noch nicht sprechen, aber es wird alles viel besser. Gefallen und die Kunden mögen es und das ist sowieso das meistverkaufte Telefon und ja, schon ganz, er hat sich ganz nett verhalten, aber er hat sich irgendwie nett verhalten an der Stelle. Er hat nicht so diesen, also wenn man so auf einer Metaebene kommentieren will, er strahlt nichts Visionäres aus. Ja? Er ist so wirklich, er strahlt Begeisterung aus von dem, für das, was er macht. So, das macht er gut und das kauft man ihn auch ab. Ja? Dass er wirklich so da, dass ihm der Job Spaß macht und dass er ihn wahrscheinlich auch gut macht, aber er ist vom Typ her eher so der Verwalter und Infrastrukturbereitsteller, so vom Gefühl her. Er ist nicht die treibende Kraft oder auch jemand, der jetzt wirklich da was um. Also, irgendwie ist er vielleicht schon, aber er wirkt auf jeden Fall nicht so. Also ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da, also ich hab keine Ahnung, ob er wirklich so ein Meinungsführer intern ist und oder wie sehr er da bestimmt, aber er wirkt auf jeden Fall nach außen gar nicht so. Also nach außen verkauft er jetzt eine andere Rolle, also dieselbe, die er im Endeffekt vorher eingenommen hat. Die Frage ist eben für mich dann schon, wer dann die treibende Kraft dann ist auf der anderen Seite, so wer da dann rauskommt. Vielleicht kriegt man sowas auch ein bisschen auf der Entwicklerkonferenz da mit, je nachdem, wer sich da wie auf der Bühne gibt. Ja, weil du meinst, ja so Frostall macht so Palastrevolution. Der Schwarm. Der Schwarm. Der Schwarm. Ja. Ja. Nee, sie, ja. Also kann man angucken, ist aber jetzt nicht viel Spektakuläres drin, außer dass irgendwie Siri besser wird. Ja. Und also in der Presse kam halt im Wesentlichen an, hier Siri wird was passieren mit iOS 6 wohl, Facebook-Integration wird es wohl geben. Oh. Also wir haben ein gutes Verhältnis zu Facebook oder so, war die Aussage. Ja, und das wird jetzt alles besser, war irgendwie da noch so in einem Halbsatz hinten dran. Also könnte man jetzt. Also das ist aber auch nur so eine logische Erweiterung, weil sie haben ja dieses Accounts-Framework für Accounts und Facebook ist da ein logischer Kandidat dort. Ja. Drin, ja. Bisher ist ja nur Twitter. Ja, vielleicht auch Google Plus und Diaspora dann, aber ich glaube nicht. Diaspora halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Google Plus halte ich auch für unwahrscheinlich. Wobei die App, die sie jetzt fürs iPhone gemacht hat, ihnen vielleicht gefällt. Weiß ich nicht. Noch irgendwas war da. Ach ja, genau, sie wollen irgendwie gucken, dass wieder alles geheimer wird und dass nicht mehr so viel Zeug liegt. Hat er wohl auch gesagt. Okay, so, dann doubling down on Product Security. Dass es kein Longphone gibt. Hatte ich einen englischen Sprachgap, weil doubling down, was das bedeutet, war mir unklar. Erhöhen im Sinne von verdoppeln, so. Also. Aber doubling down, wieso down? Naja, egal. Das ist halt so ein Idiom. Okay, das heißt verstärken. So. Verstärken, also, ja. Sie werden wieder weniger leaken? Genau, also haben Sie vor. Okay. Hoffen Sie. Das Bild vom Phone war da schon vorher draußen? Ja, ja. Okay. Ah, ja. Und die andere Seite ist sie doubling down on Siri auch, so im Sinne von Siri kann mehr und das wird euch gefallen. Genau. Ja. Was dann wahrscheinlich auch mit API zu tun hat, denke ich mir mal. Ja, weil wenn sie Siri mehr können soll, dann braucht es auch Apps. Ohne Apps geht nichts. Ja. Also der Raum nebenan gibt uns gerade als Feedback, das kommt wohl aus dem Blackjack, so als Begriff und bedeutet halt, dass man seine Wette verdoppelt und dementsprechend halt also mehr Ressourcen in etwas reinstecken sozusagen. Ja, wahrscheinlich bringen sie Blackjack raus. So ein als Nachfolger zu ihrem Poker. Genau, gute Idee. mit Tim Cook als Dealer. Und vielleicht Game Center Integration, so Turn-Based, weißt schon. Turn-based Games. Ich hoffe ja immer noch. Wer macht denn sowas? Ich hoffe ja immer noch, dass da mal gute Apps kommen mit Turn-based. Ja, hoffe ich auch total. Ja. Gut. An dieser Stelle finden wir zurück auf unseren Fahrplan und kommen mal wieder zu Flatter und Instacast. Und ich wollte da eigentlich nur sagen, dass Flatter jetzt den angekündigten Blogpost geschrieben hat. Ja. Ja, also es ist auch nochmal eine Diskussion wert, finde ich. Ich habe mit Tim jetzt am Wochenende auch drüber geredet, ja, nochmal. Es ist halt in der Tat sehr unschön, dass da irgendwie nicht verstanden wird, was Flutter eigentlich macht. Und Flutter hat eben zu dem Thema auch nochmal einen Blogpost geschrieben, dass sie sich da jetzt auch irgendwie nicht so, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, wie das gelaufen ist. Der ging dann auch gut durch die Presse, war irgendwie bei Heise und bei The Loop und in der englischen Fachpresse auch stark vertreten, Next Web und Gedöns. Also das hat auf jeden Fall jetzt gut Aufmerksamkeit erzeugt, zu Recht. Und man könnte hoffen, dass da so ein bisschen vielleicht auch im Zuge der WWDC jetzt da nochmal neu drüber nachgedacht werden kann. Weil, also, es hat echt, also vor allem, es gibt halt auch genug andere Dienste, die genauso funktionieren, die noch in Apps drin sind. Ja, ein Tweetbot ist Readability drin. Ja, das hat ja auch so einen Geldverteilungsmechanismus. Okay. Also da kannst du als Autor eben auch so Geld dafür bekommen, dass Leute deinen Artikel lesen mit Readability. Mhm. Und das funktioniert im Prinzip ja genauso wie Flutter. Okay. Ja, vielleicht. Also ich denke mir, auf alle Fälle ist es so, dass Flutter da reinkommen muss, sonst ist es tot. So. Also so, warum würdest du das formulieren? Okay, interessant. Also naja, tot im Sinne von das Ziel erreichen, wirklich so eine Bezahl-Geldverteil-Plattform zu werden, die wirklich populär ist. Ja, nur mit so Features, mit App-Integration auf mobilen Konsumgeräten haben sie eine Chance, das wirklich zu sein, glaube ja, ich. Ja, ja, also das ist auf jeden Fall, also es ist eine Schlüsselposition für Flutter. Ja, das würde ich auch so sehen. Und vielleicht bauen sie es ja ins System ein. Genau, das kommt jetzt irgendwie in iOS 6, gibt es irgendwie Micropayment-Gedöns von Apple und dann ist ja alles super schlimm. Ja. Schlimm, super, keine Ahnung. 30% ja, für Apple. Ja. Bei jedem Micropayment. Mir ist halt bei Prozent wurscht. Ach je. Mit diesem qualifizierten Kommentar kommen wir zum Konsumteil der Sendung, weil ich heute keine Hörerkommentare rausgesucht habe. Okay. Aufgrund akuter Faulheit. Deswegen, von wem ist denn das erste hier mit dem Browser-Dings da? Das würde ich ja gerne sofort spielen. Von wem ist das denn? Von mir nicht. Mir. Populus ist sicherlich einigen noch bekannt. Populus, ja, kenne ich. Braucht Flash. Braucht Flash? Habe ich damals auf dem Amiga gespielt. Ich habe es auf dem ST gespielt und es war so bitter, dass dieser Herzklopf-Sound nicht da war. Nein. Dieser Herzklopf-Sound, den gab es auf dem Audiocomputer Atari ST nicht. Also prinzipiell ging es darum. Der Familie halt leider nur. Aber. Prinzipiell ging es darum, es gab die gute Seite und die böse Seite. Man hat immer die gute Seite gespielt, wenn du gegen den Computer gespielt hast. Mhm. Und du konntest Land aus dem Wasser erheben oder Land einebnen. Mhm. Und je flacher das Land war, umso schneller hat sich deine Bevölkerung vermehrt. Und eine gesunde, vermehrte Bevölkerung war gut, um den Bösen dann am Ende gegen den Bösen in die Schlacht zu ziehen. Und zur Verfügung hattest du so Wunder. Du konntest Bäume wachsen lassen, einen Vulkan ausbrechen lassen, Blitze, du konntest Mauern bauen und so weiter. Das war Populus 2 schon. Ich wollte gerade sagen, du bist dann schon eher bei Populus 2. Genau, bei Populus selber waren es so Basissachen. Basis, also Erdbeben ging, glaube ich. Und Armageddon, da war dann plötzlich Armageddon alles war weg. So das Maximale. Ja. Da sind dann alle Häuser weggegangen und es haben einfach alle gegen alle gekämpft. Ja, ja, und man hat halt so Spielprinzip, war hauptsächlich seine Leute irgendwie zu motivieren, sich zu vermehren und zu bauen. Also dann es auch zwischendurch immer ihnen so ein bisschen das Gebäude wieder kaputt zu machen, damit die da wieder rumlaufen und dann wieder hinbauen und so. Was ganz nett war, war, dass es so ein indirektes Spielprinzip war. Also du hast die Leute nicht direkt gesteuert, sondern du konntest einfach bloß die Umgebung verändern der Leute, ihnen so einen Grobauftrag geben, also latscht mal alle hier hin oder vermehrt euch oder greift an und eben diese Wunder machen. Und das fand ich ganz schön, so dieses Indirekte. Und dieses Spiel gibt es in einer Art Remake oder Mashup jetzt als Browser-Flash-Game mit dem Namen Reprisal. Reprisal. Genau. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Das Tutorial hat mich ein bisschen genervt, weil es mir zu viel Tutorial war. Okay. Ich hätte gerne schneller ganz normal gespielt. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie umgehen kann. Aber alleine die Tatsache, dass Populus auf diese Art und Weise wieder da ist, fand ich sehr schön und hat mir dann das Herzklopfen, was dir gefehlt hat beim Atari, in den Körper gezaubert. Ah. Oh, wie schön. Ja, sei an der Stelle dann quasi empfohlen, oder? Genau, also ist kostenlos, soviel ich weiß. Ich weiß nicht, ob es dann was kostet nach dem Tutorial. Und ein Browser-Game. Desktop. Ja, hat jetzt nichts mit iOS zu tun an der Stelle, sondern ist ein Browser-Game. Genau. Was mir gerade vorher noch eingefallen ist, als es irgendwie ums iPad ging, glaube ich, ist, dass ich mir was gekauft habe vor geraumer Zeit und das noch gar nicht empfohlen habe. Nämlich habe mir ein Keyboard gekauft fürs iPad. Und so viel so langweilig. Keyboard oder Keyboard? Tastatur? Tastatur. Okay. Also jetzt kein GarageBand-Zubehör, sondern wirklich eins zum Tippen. Sondern wenn man eben unterwegs ist und irgendwie mal ein bisschen längere E-Mails oder Blogposts oder was auch immer schreiben will, dann ist es ja doch ein bisschen angenehmer mit so einem Keyboard. Aber das Problem, das ich bisher immer hatte, ist, dieser Keyboard-Stand von Apple hat halt den grandiosen Nachteil, dass du immer auf dieses Hochformat festgelegt bist. Mhm. Und dass er halt extrem unhandlich ist auch, weil der ist ja so dieses Hartplastik mit der Lehne quasi für das iPad, das da irgendwie so wegsteht und das ganze Ding halt so L-förmig macht und dementsprechend halt schwer packbar und unpraktisch. Mhm. Und jetzt habe ich mir von Logitech ein sogenanntes iPad Keyboard Cover Ultra Thin Gedöns gekauft. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Logitech Ultra Thin Keyboard Cover. Mhm. Ist gerade irgendwie relativ neu. Haben sie wohl von einer kleineren Firma gekauft und dann unter Logitech jetzt vertrieben. Und das Coole an dem Ding ist halt, dass es quasi so ein Smart Cover, nur dass in dem Smart Cover eine Tastatur drin ist. Das heißt, es ist ein bisschen dicker natürlich. Also es macht halt insgesamt das iPad vielleicht fast doppelt so dick. Aber dafür hast du halt in dem Smart Cover eine Tastatur drin. Kannst es komplett dann auseinandernehmen und hast in der Tastatur auch eine Rille, wo du dein iPad magnetisch rein dünsen kannst. Mhm. Und sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Und das macht ein sehr angenehmes Arbeiten. Und macht das Ganze auch sehr transportabel, Gott sei Dank. Schick. Mhm. Schick, also ich habe so einen Vorläufer mehr oder weniger davon, was so ein bisschen dicker ist und so eine Contraption ist, die dann unten so das Keyboard ausklappt. Ja. Und das Ding ist mir halt einfach zu dick. Ja, weil du musst es da irgendwie so reinklemmen und dann, das ist doof. Also das ist so, doof. So eine Covergeschichte, so könnte ich mir vorstellen, noch mitzunehmen. Ich selber habe für mich gemerkt, ich brauche halt kein Keyboard. Ja. Ich habe gemerkt, ich brauche ein Keyboard. Mhm. Also gerade eben, wenn ich unterwegs bin und keinen Laptop dabei habe und dann mal eine Mail oder einen Text schreiben will, dann ist das schon angenehm. Also ich habe gemerkt, das einzige Problem, was ich mit dem iPad-Keyboard habe, sind die Umlaute. Mhm. Wenn die nicht wären, könnte ich ganz normal darauf tippen, wie auf einem normalen Keyboard. Da brauchst du ein Longpad. Ach ja, das kommt ja dann auch noch. Longpad-Phone. Aber durch die Umlaute, dass die so blöd sind. Das auch Swipen nicht mehr so, klappt für dich nicht so? Das Swipen, habe ich das Gefühl, klappt seit einiger Zeit nicht mehr so gut. Okay. Okay. Als hätten sie was in iOS geändert, was das angeht. Ich glaube, sie haben zu 5.1 oder irgendwo. Oder so. Kann sein, dass sie das geändert haben. Kann man eigentlich, wenn man so ein Bluetooth-Keyboard dranhängt, ihm sagen, dass er nicht autokorrigieren soll? Ja, das ist automatisch so. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee, das hast du so eingestellt. Nein, vielleicht habe ich es auch so eingestellt, aber es ist auf jeden Fall so, wenn ich mein Bluetooth-Keyboard da dran werfe, dann macht er kein Autokorrekt, sondern macht er nur so Ringel-Ding. Also so diese roten unter... und dann sagt er so, also diese rote Unterringelung bedeutet ja so, es gibt hier Vorschläge. Das klappt heute nicht mit dem Sprechen. Es gibt ja Vorschläge eben für alternative Schreibarten und dann kannst du da drauf tappen und dann kriegst du die Liste, aber du kriegst nicht diese Autokorrektion. Lion. Was mir Lion schon autokorrektiert hat. Ach Gott, ja. Das ist ja das Erste, was man ausschaltet, wenn man Lion installiert. Ja, ich habe so irgendwie nicht überall ausgeschaltet und ich weiß nicht mehr, wo wann und nachdem es passiert ist, habe ich mich schon zu sehr geärgert. Ja. Naja. Aber baut einen Lion, der korrigiert dann viel besser. Bestimmt. Aber wie gesagt, dieses iPad Ultrasyn Keyboard Cover, das kann ich nur empfehlen. Das macht Spaß. Also wer eine Tastatur fürs iPad sucht, das ist die, die man haben will. Hat für mich auch so den Eindruck gemacht. Hat der Kollege Olmer auch mir bestätigt, dass es ihm so ähnlich geht. Schön. Schön, schön. Schön, schön. Und damit sind wir für diese Woche auch schon am Ende der Liste angekommen und damit auch am Ende der Sendung. Ja. Genau, letzte Woche gab es noch Irritationen wegen des Rausschmeißers. Der Rausschmeißer war die Ankündigung des Rausschmeißers. Das war total absichtlich, ja. Nein, aber manchmal... Ich wollte jetzt gerade sagen, wie denkst du, ist Lost entstanden? Aber Lost ist kein gutes Beispiel, weil Lost war am Ende schlecht. Ja. Aber viele Sachen entstehen durch den Zufall und ergeben dann wunderschöne Serendipity. Sozusagen. Ansonsten bleibt uns nur übrig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es nächste Woche dann vermutlich keine Fanboys gibt. Dafür dann am Montag, so je nachdem, wann wir dazu kommen. Also eher Dienstag für euch wahrscheinlich, weil wir sind ja dann irgendwie in der Zeitzone... in einer Zeitzone, die relativ weit weg von euch liegt und dementsprechend wird es dann Dienstag. Aber dafür dann irgendwie ganz frisch mit WDC, Keynote-Infos und ganz ohne Spekulation. Ja, als ob. Ansonsten verabschieden wir uns dann bis in 2 Wochen. Baba. Tschüss. Winge, winge.